Herzlich willkommen zum Campusradio und zu unserer Politikreihe. Und mein Name ist Emla Luch. Ich studiere hier an der CAU, Geschichte und Spanisch auf Lehramt. Und mit dieser Reihe wollen wir gerne die Leute darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, über die Politik zu sprechen und wie wichtig es ist, wählen zu gehen und auch an den Wahlen teilzunehmen. Und meistens ist es ja so, dass man nicht direkt weiß, wer überhaupt hinter diesen Parteien steckt. Aus diesem Grund haben wir einige Parteimitglieder eingeladen und ich freue mich ganz herzlich, Dina Asajevo hier begrüßen zu können. Hallo. Die Listenkandidatin der CDU und die Spitzenkandidaten der Jungen Union. Hallo, moin, schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Ich finde es großartig, dass ihr auch über Politik sprecht. Wollt, weil es geht ja auch darum, dass wir, die junge Generation, nicht nur über Politik spricht, sondern selbst mitgestaltet und selbst mitentscheidet, wie kann ich es machen, indem ich meine Stimme erhebe und auch selbst Position auch beziehe und sehr, sehr wichtig wählen gehe. Insbesondere bei dieser Wahl kommt es auch darauf an, dass wir unsere Stimme auch davon Gebrauch machen, weil insbesondere viele Extremränder links oder rechts, die gehen oftmals wählen und sie versuchen auch die Europäische Union von innen zu zerstören. Also es ist zwar etwas Negatives, was ich gerade sage, aber ich komme jetzt zum positiven Teil und da kommt es auf jeden Einzelnen von euch an, dass ihr auch eure Stimme davon Gebrauch macht und dann am 26. Mai wählen geht. Man kann auch davor Briefwahl beantragen oder auch einfach im Rathaus vorbeigehen und wählen. Genau, also das war einmal ein kurzer Anfang und ein kurzer Appell an euch, wählen zu gehen. Vielleicht magst du uns einmal zu deiner Person was sagen, zu deinem Werdegang und wie du den Weg in deine Partei gefunden hast. Sehr gerne. Ich bin Madina, ich komme aus Kiel und ich bin 29 Jahre alt. Ich habe hier an der CAU auch studiert. Derzeit arbeite ich als Wahlkreismitarbeiterin bei den Landtagsabgeordneten und studiere nebenberuflich Betriebswirtschaftslehre in Hamburg. Und Politik ist für mich auch eine Leidenschaft und auch ein Hobby, weil ich es wichtig finde, dass viele Menschen sich auch ja, politisch engagieren und auch politisch Stellung beziehen. Und für mich persönlich war es wichtig oder ist mein Schlüsselergebnis, warum ich zur Politik kam oder wie ich zur Politik kam. Ich komme ursprünglich aus Russland und ich war 14 Jahre alt, als ich mit meiner Mutter nach Deutschland kam. Und im Alter von, wie alt war ich da? 19, 20? Doch so um den Dreh habe ich dann auch den deutschen Pass bekommen und dann bin ich sofort halt verreist, weil davor musste ich ja halt so für längeren Reisen, musste ich mein Visum beantragen und als ich dann Deutsche wurde offiziell, war es ein ganz einfach Online-Ticket buchen und zack, war ich in Kanada. Und dann 2012 hatten wir die Landtagswahlen. Und für mich war es auch die Entscheidung zu sagen, gut, ich habe davor die Rechte wahrgenommen, die ich als deutsche Staatsbürgerin habe. Und jetzt möchte ich die Pflichten wahrnehmen, die ich auch habe und die ich wunderschön finde, dass quasi die Pflicht oder das Recht wählen zu können. Viele Menschen in der Welt sind dafür kämpfen und hier ist es quasi dein Privileg und den wollte ich auch wahrnehmen. Und so bin ich zur Jungen Union gekommen und da ist der Weg quasi peu à peu auch zur CDU. Also 3 Jahre oder 4 Jahre später bin ich auch in die CDU eingetreten. Es war nicht gleichzeitig, sondern einfach bewusst überlegt davor. Ja, schön. Jetzt zum Thema Europa. Das ist das Thema des Jahres, muss man schon fast sagen. Und die Europawahlen stehen kurz vor der Tür. Vielleicht magst du auch mal sagen, welche Bedeutung Europa für die europäische Gemeinschaft hat, aber auch für die deutsche Gemeinschaft. Europa, wenn ich an Europa denke, ist es zum einen ein Projekt von Konrad Adenauer, das Friedensprojekt, das wir haben, wenn wir überlegen an die Errungenschaft des europäischen Projektes von damals bis heute, was wir auch als junge Leute erleben dürfen, dass wir überall verreisen können, wie wir es wollen, also innerhalb der Europäischen Union, aber auch außerhalb, ist das für die Europäer oftmals recht einfach zu bewältigen und das schönste Erlebnis für viele oder das Selbstverständliche ist, wenn man quasi im europäischen Ausland war und dann wieder den europäischen Boden betritt, also als am Flughafen oder auch an anderen Hafen. Mhm. Und dann gibt es immer 2 Schlangen, EU-Bürger und dann andere. Und als EU-Bürger musst du nur ganz einfach spazieren gehen, zeigst dein Perso und zack, bist du wieder drin. Und es ist auch eine Selbstverständlichkeit, aber es ist auch eine große Errungenschaft, die nicht nur für uns Bürger des Kontinents hilfreich sind, sondern auch für unsere Wirtschaft stärkt und auch viele, viele weitere Freiheiten, auch den Wohlstand mit sich bringt. Genau, also da hast du auch eine gute Sache mit reingebracht, das Reisen, das ist ja für uns alle sehr wichtig, nicht nur für die Personen, die hier jetzt in Deutschland leben, sondern auch für die in ganz Europa. Also ein Vorteil, was den ganzen europäischen Ländern bringt. Es geht auch weiter. Also ich habe während meines Studiums hier in Kiel habe ich Erasmus gemacht. Ich war in Schweden, in Jönköping. Und es hat mein Leben enorm bereichert, nicht nur was das Akademische anbetrifft, sondern auch mein privates Umfeld und auch persönlich hat es um einiges auch erwachsener gemacht. Und ich würde diese Zeit niemals missen, weil ich auch die Europäische Union und diesen Zusammenhalt ganz anders jemals kennenlernen durfte. Und das würde ich jedem empfehlen, auch diesen Austausch zu betreiben. Und dann kann ich auch sagen, dass wir auch in unserem Wahlprogramm es auch stehen haben, dass wir das Erasmus-Plus-Programm auch ausweiten wollen. Es ist nicht nur für Studenten, sondern auch für Auszubilden und auch, wenn du zum Beispiel ein Praktikum im Ausland machen möchtest, dass man auch diese Hilfe beantragen kann und auch davon partizipieren kann, in diesem europäischen Gedanken. Das Thema Erasmus ist, glaube ich, für uns Studenten ein sehr, sehr wichtiges Thema. Besonders den Blick auf die aktuelle Politik und beziehungsweise auf die aktuelle Situation in Bezug zu Großbritannien. Mhm. Möchtest du dazu vielleicht nochmal sagen zum Brexit und wie ihr als Partei umgeht, beziehungsweise wie ihr gerne den Studenten vielleicht ermöglichen, ein Auslandsjahr oder ein Auslandssemester dort zu betreiben? Das war vor kurzem auch ein Thema im Schleswig-Holsteinischen Landtag und da wurde es auch durch unsere Justizministerin und die auch Europaministerin ist, Frau Söderlin-Waag, auch eingebracht, dass wir dafür Sorgen tragen werden, dass die Studenten, die derzeit durch ein Erasmus-Programm auch in solchen Austausch eingehen, dass sie nicht eines Tages vor den horrenden Rechnungen stehen, sondern auch, dass nach wie vor gedeckelt wird. Und derzeit das Tragische ist, dass wir alle nicht wissen, wie das mit Großbritannien weitergeht. Stimmt, derzeit müssen sie sogar zur Wahl antreten. Und ich habe es heute in der Zeitung gelesen, dass die neu gegründete Partei von Nigel Farage bei 34% liegt, was ich sehr, sehr schwierig finde, weil es die Person, die quasi durch Falschkampagnen und Take-Back-Control-Kampagne quasi Lügen verbreitet hat und jetzt auf einmal wieder versuchen, die Europäische Union zu destabilisieren, dann ist es wichtig, dass wir zum einen die Tür für Großbritannien offen halten. Natürlich ist die Entscheidung des britischen Volkes oder von Großbritannien zu sagen, wie der Weg weitergeht. Aber was ich mir persönlich wünschen würde, dass sobald wir ein Verhandlungsergebnis am Tisch liegen haben, das quasi von beiden Seiten akzeptiert wird, dass darüber entschieden wird, wie das Volk das in Großbritannien darüber denkt, ob sie diesem Ergebnis auch zustimmen oder nicht und wenn ja, wie und wenn nein, ob es vielleicht eine zweite Tür zum Referendum steht. Aber das steht nicht uns zu sagen, wie das gehandhabt wird, das müssen sie vor Ort entscheiden. Aber wenn ich quasi einen Wunsch äußern könnte, dann würde ich diesen Wunsch äußern, dass sie vielleicht ein zweites Referendum machen. Aber als Europäer können wir nur sagen, die Tür steht offen, aber wir müssen auch ganz ehrlich und auch ganz direkt miteinander sprechen, das heißt auch die Probleme ansprechen und wenn die Verhandlungspartner immer wieder neue Wünsche äußern und nicht gewollt sind, einen Schritt zurückzugehen und auch auf einen zuzugehen, da muss man auch sehen, wie man damit umgeht. Du hast das Thema Stabilisierung angesprochen und ich glaube, das ist auch ein Punkt, was in eurem Wahlprogramm auch direkt mit drin ist, Sicherheit und Stabilisierung. Was ist wohl der wichtigste Punkt für dich? Was kannst du und deine Partei für Europa sozusagen bringen? Welche Punkte für Stabilität und Sicherheit? Was ich sehr gut an unserem Wahlprogramm in Gänze finde, dass wir sehr, sehr gut beschreiben den Ist-Zustand. Das schauen, wie geht es uns in Europa? Und man kann auch stolz sein darauf, was wir haben. Also oftmals wird das über Europa geschimpft und es gibt auch Probleme, die möchte ich gar nicht kleinreden. Aber wenn ich das Große und Ganze betrachte, dann können wir zu Recht stolz darauf sein, dass wir Deutsche, Schleswig-Holsteiner und Europäer gleichzeitig sind, dass wir diesen Mehrstaatenpunkt haben und dass wir in unserer Vielfalt die Stärke haben. Und das wünsche ich mir, dass es öfter zur Sprache kommt und dass wir auch als junge Generation unsere eigene Vision definieren, dessen, was für uns Europäer wichtig ist. Und bei der CDU/CSU oder bei unserem Wahlprogramm geht es ja auch darum, dass wir für ein demokratisches, handlungsfähiges, sicheres und bürgernahes Europa kämpfen. Das hast du schön gesagt. Wir haben jetzt über verschiedene Punkte über Sicherheit und Stabilität geredet. Vielleicht mal ein anderer Punkt bzw. ein anderer Aspekt. Ihr hattet auch in eurem Wahlprogramm den Punkt konsequente Gleichstellungspolitik für Frauen und Männer, besonders vielleicht auch in den Arbeitsverhältnissen, die Chancengleichheit. Magst du dazu vielleicht noch ein paar Worte äußern? Ja, heutzutage fällt es einer emanzipierten Frau schwer darüber zu sprechen oder da Vorstellung zu haben, dass es halt in manchen Köpfen anders ist, aber natürlich geht es darum, dass wir gleichen Chancen für alle schaffen. Und das, Männer, Frauen, es gibt auch da seit kurzem auch Punkt divers bei uns. Und das, es geht mir nicht darum, dass man Frauen besser stellt oder Männer besser stellt. Es geht einfach darum, dass man allen gleichen Chancen gibt und dann muss man auch seine quasi Chancen auch schöpfen können und dann durch Leistung sich auch beweisen und keinem diskriminieren und dann alle gleichstellen. Das ist ein guter Punkt und die konsequente Gleichstellungspolitik wird ja nicht nur heute das erste Mal aufgegriffen, sondern ist immer und überall auch in dem Bundestag ein Thema gewesen. Was ist vielleicht der Punkt, den ihr aufgreifen wollt, was ihr dafür tun wollt als Partei? Als Partei, also ich kann als Beispiel, also vielleicht ist es nicht so das große Europäische, aber was ich so ad hoc quasi einbringen möchte, dass wir in den CDU Schleswig-Holstein, dass wir als Partei auch mehrere Projekte gemacht haben. Zum einen ist es gibt also von der Landespartei also eine Förderungsprogramm, Programm für Frauen, dass man schaut, wie kann ich Politik in Gänze und auch CDU für Frauen attraktiver machen und wie kann ich quasi unsere Politik und Politikdenkweise überdenken und zu sehen, okay, wie kann man auch erreichen, dass Frauen sich mehr politisch engagieren und mehr in der CDU engagieren. Und zum anderen, das gilt es auch genauso für die EVP-Fraktion und auch für die CDU-CSU in Gänze, dass wir wollen, dass Frauen mehr ihre Stimme erheben. Und auch, es war auch mein privater Wunsch und deswegen versuche ich auch, viele Termine wahrzunehmen an Schulen und egal, wo ich eingeladen werde, um selbst ein Zeichen zu setzen und zu zeigen, hey, ich mache das und ich möchte, dass du es auch machst. Das ist auf jeden Fall sehr viel aufgegriffen und sehr viele Themen, auf jeden Fall, die sehr wichtig für Europa sind. Vielleicht magst du nochmal 3 Dinge sagen, die für uns, die Studenten, die Aspekte sagen, warum sie die CDU wählen sollten, beziehungsweise auch im Allgemeinen, warum sie wählen sollten. Warum man wählen soll, das habe ich eingangs angesprochen, genau. Dass es ein Privileg ist, dass wir hier in Deutschland oder in der Europäischen Union haben, wählen zu können und wählen zu dürfen und dass auch die freie Meinung, Äußerung zu tätigen, zu sagen, ich wähle die oder diese oder jene Partei, ohne Angst zu haben, dass man auch mit Repressalien der staatlichen Strafen, die zu befürchten hat. Und das würde ich wirklich jedes Mal hochheben und zu sagen, in anderen Ländern sterben auch junge Menschen und kämpfen dafür, dass sie auch wählen können. Zum anderen, wenn es darum geht, eine zukunftsfähige und auch positive Politik für Europa zu gestalten, die aber auch realitätsnah ist. Also ich greife ein Beispiel, Ökologie. Es wird hier hier derzeit auch viel über Klimaschutz gesprochen und auch unterschiedliche Pläne und Angebote liegen auf dem Tisch. Und bei uns geht es darum, dass wir zum einen, wir stehen hundertprozentig zum Klimaschutz und dazu, dass wir auch die Klimawende erreichen wollen. Aber da geht es uns auch darum, dass wir die Schwächeren unserer Gesellschaft nicht vergessen und immer die auch mitnehmen. Das heißt, wenn wir auch über Besteuerung von CO2 sprechen, dann geht es auch um die Frage, wie kann ich auch die Schwächeren in unserer Gesellschaft schützen, damit die Bepreisung von Kraftstoffen und auch für Ölheizung nicht so hoch ist, dass gerade die kleinen und niedrigen Einkommen darüber am meisten zu kämpfen haben. Sonst bekommen wir auch solche Verhältnisse wie in Frankreich, dass die gelben Westen auf die Straße gehen. Das ist halt der kleine, aber feine Unterschied mit der Union. Wird es nicht darum gehen, dass wir große Versprechungen machen und dann überlegen, oh Gott, wie können wir die überhaupt verwirklichen? Nein, wir denken alles bis zum Ende. Und dann schauen wir, wie können wir Ökonomie und Ökologie in einem Einklang miteinander bringen. Ja, und das sind viele Themen, die die CDU mit reinbringt. Und an diesem Punkt bedanke ich mich ganz herzlich für deine Anwesenheit, dass du auch nicht nur hier nochmal den Appell gegeben hast, wählen zu gehen. Und ja, damit bedanken wir uns ganz herzlich. Dankeschön für die Einladung. Wir freuen uns, dass du da gewesen bist und hoffen, dass viele Studenten und viele junge Erwachsene auch diese Chance ergreifen und dieses Privileg, wie du es auch schön gesagt hast, um wählen zu gehen. Dankeschön. Tschüss.